Erster als Adonizedek, der König von Jerusalem, hörte, dass Josua die Stadt Ai erobert und alle Bewohner getötet hatte, so wie er es mit Jericho getan hatte, und dass die Leute von Gibeon Frieden mit Israel geschlossen hatten und bei ihnen wohnten, bekam er große Angst. Zweiter, sie fürchteten sich sehr, denn Gibeon war eine große und wichtige Stadt, sogar größer als Ai, und alle ihre Männer waren sehr mutig. Dritter, deshalb schickte König Adonizedek von Jerusalem Boten zu vier anderen Königen, zu Hoham von Hebron, Piriam von Jarmut, Japhia von Lachis und Debir von Eglon. Vierter, er bat sie, kommt und helft mir, damit wir gegen die Gibeoniter kämpfen können, weil sie Frieden mit Josua und den Israeliten geschlossen haben. Fünfter, daraufhin schlossen sich die fünf Amoriterkönige mit ihren Armeen zusammen. Sie zogen nach Gibeon, belagerten die Stadt und begannen den Kampf. Sechster, die Einwohner von Gibeon schickten eine Nachricht zu Josua ins Lager nach Gilgal. Sie sagten, verlass deine Diener nicht. Komm schnell und hilf uns, denn alle Amoriterkönige aus den Bergen haben sich gegen uns verbündet. Siebter, Josua zog dann mit seiner ganzen Armee und allen mutigen Kriegern von Gilgal los. Achter, da sprach der Herr zu Josua, hab keine Angst vor ihnen, denn ich werde sie dir ausliefern. Keiner von ihnen wird dir standhalten können. Neunter, Josua überraschte sie, nachdem er die ganze Nacht von Gilgal aus marschiert war. Zehnter, der Herr verwirrte die Feinde, so dass sie vor den Israeliten flohen. Die Israeliten besiegten sie bei Gibeon und verfolgten sie den Weg hinunter nach Beth Horon bis nach Azeka und Makeda. Elfter, als die Feinde vor den Israeliten den Abhang von Beth Horon hinunterflohen, ließ der Herr große Hagelsteine vom Himmel auf sie fallen, bis nach Azeka. Mehr Menschen starben durch die Hagelsteine als durch das Schwert der Israeliten. Zwölfter, an diesem Tag, als der Herr die Amoriter den Israeliten übergab, sprach Josua zum Herrn und vor ganz Israel, Sonne, bleib still über Gibeon, und Mond, bleib stehen im Tal von Ayalon. Dreizehnter, die Sonne blieb stehen und der Mond hielt an, bis das Volk sich an seinen Feinden gerächt hatte. Die Sonne blieb mitten am Himmel stehen und ging fast einen ganzen Tag lang nicht unter. Die steht im Buch des Gerechten geschrieben. 14. Es gab nie zuvor oder danach einen Tag, an dem der Herr so auf die Bitte eines Menschen gehört hat, denn der Herr selbst kämpfte für Israel. 15. Danach kehrte Josua mit allen Israeliten ins Lager nach Gilgal zurück. 16. Die fünf Könige aber flohen und versteckten sich in einer Höhle bei Makeda. 17. Josua wurde berichtet, die fünf Könige verstecken sich in der Höhle bei Makeda. 18. Josua befahl, rollt große Steine vor den Eingang der Höhle und stellt Männer davor, um sie zu bewachen. 19. Er sagte weiter, haltet nicht an, sondern verfolgt eure Feinde, tötet die Nachzügler und lasst sie nicht in ihre Städte zurückkehren, denn der Herr, euer Gott, hat sie euch ausgeliefert. 20. Als Josua und die Israeliten ihre Feinde fast vollständig besiegt hatten, so dass nur wenige übrig blieben, flohen die Überlebenden in die befestigten Städte. 21. Danach kehrte die ganze Armee sicher zu Josua ins Lager nach Makeda zurück, und niemand wagte es mehr, etwas gegen die Israeliten zu sagen. 22. Josua befahl, öffnet den Eingang der Höhle und bringt mir die fünf Könige heraus. 23. Sie taten, was er sagte, und brachten die fünf Könige aus der Höhle, den König von Jerusalem, den König von Hebron, den König von Jarmut, den König von Lachis und den König von Eglon. 24. Als die Könige zu Josua gebracht wurden, rief er alle Männer Israels herbei. Dann befahl er den Heerführern, die mit ihm gekämpft hatten, tretet heran und setzt euren Fuß auf den Hals dieser Könige. 25. Josua sagte zu ihnen, habt keine Angst und seid mutig. Seid stark und handelt entschlossen, denn der Herr wird dasselbe mit all euren Feinden tun, gegen die ihr kämpft. 26. Danach ließ Josua die Könige töten und an fünf Pfähle hängen. Sie hingen dort bis zum Abend. 27. Als die Sonne untergehen wollte, befahl Josua, die Leichen von den Pfählen zu nehmen. Man warf sie in die Höhle, in der sie sich versteckt hatten, und legte große Steine vor den Eingang. Diese Steine sind bis heute dort. 28. An diesem Tag eroberte Josua die Stadt Makeda in einem blutigen Kampf. Er tötete den König und alle Menschen in der Stadt, ohne jemanden entkommen zu lassen. Mit dem König von Makeda verfuhr er so, wie er es mit dem König von Jericho getan hatte. 29. Danach zog Josua mit allen Israeliten von Makkeda nach Libna und kämpfte gegen die Stadt. 30. Der Herr gab auch diese Stadt und ihren König in die Hände der Israeliten. Sie eroberten Libna in einem blutigen Kampf und töteten alle Menschen darin, ohne jemanden entkommen zu lassen. Mit ihrem König verfuhren sie so, wie sie es mit dem König von Jericho getan hatten. 31. Danach zog Josua mit allen Israeliten von Libna nach Lachis, belagerte die Stadt und begann den Kampf. 32. Der Herr gab Lachis in die Hände der Israeliten. Sie eroberten die Stadt am nächsten Tag in einem blutigen Kampf und töteten alle Menschen darin, genau wie sie es mit Libna getan hatten. 33. Dann kam Horam, der König von Geser, um Lachis zu helfen. Aber Josua besiegte ihn und seine Armee, so dass niemand von ihnen entkam. 34. Danach zog Josua mit allen Israeliten von Lachis nach Eglon. Sie belagerten die Stadt und begannen den Kampf. 35. Sie eroberten Eglon noch am selben Tag in einem blutigen Kampf und töteten alle Menschen darin, genau wie sie es mit Lachis getan hatten. 36. Danach zog Josua mit allen Israeliten von Eglon nach Hebron und begann den Kampf gegen die Stadt. 37. Sie nahmen Hebron ein und eroberten es in einem blutigen Kampf. Sie töteten den König, zerstörten alle umliegenden Orte und töteten alle Menschen darin, so dass niemand entkam. Er verfuhr mit Hebron und seinen Bewohnern genau wie mit Eglon. 38. Danach wandte sich Josua mit allen Israeliten gegen Debir und begann den Kampf. 39. Josua eroberte Debir, seinen König und die umliegenden Orte. Sie töteten alle Menschen darin, so dass niemand entkam. Er verfuhr mit Debir und seinem König genau wie mit Hebron und Libna. 40. So eroberte Josua das ganze Land, das Bergland, das Südland, die Niederung und die Berghänge sowie alle Könige dieser Gebiete. Er tötete alle Lebewesen, so dass niemand entkam, genau wie der Herr, der Gott Israels, es befohlen hatte. 41. Josua besiegte alle Bewohner von Kadesbarnea bis Gaza und das ganze Land Gosen bis Gibeon. 42. Josua eroberte alle diese Könige und ihr Land auf einmal, denn der Herr, der Gott Israels, kämpfte für Israel. 43. Danach kehrte Josua mit allen Israeliten ins Lager nach Gilgal zurück.